mit guten Werken und guten Taten. Hab ich es schon so oft versucht. Ich wollte Gott damit gefallen, doch es war nichts vor dir, mein Gott. Doch als ich mich dir übergeben, mein ganzes Leben dir geweiht, hast du mir viel zurückgegeben, was ich nie geahnt und nie gekannt. Herr, deine Hand, sie zeigt mir deinen Weg, den du für mich bereitet hast. Herr, deine Hand, sie hält mich immer fest. Bleib ich bei dir, so hältst du dich zu mir. Ob ich sitze oder steh, ob ich liege oder geh, ja Herr, du bleibst bei mir für alle Zeit. Ob ich sitze oder steh, ob ich liege oder geh, ja Herr, du bleibst bei mir für alle Zeit. Kommt mal ein großes Problem auf mich zu, fällt mir die Lösung nicht gleich ein. Doch frag ich dann nach deinem Willen, merk ich, Gott lässt mich nie allein. Sind Gottes Wege für mich seltsam, kann ich sie manchmal nicht verstehen. Ist mir die Zukunft auch verblendet, merk ich, Gott bringt mich doch ans Ziel. Herr, deine Hand, sie zeigt mir deinen Weg, den du für mich bereitet hast. Herr, deine Hand, sie hält mich immer fest. Bleib ich bei dir, so hältst du dich zu mir. Ob ich sitze oder steh, ob ich liege oder geh, ja Herr, du bleibst bei mir für alle Zeit. Ob ich sitze oder steh, ob ich liege oder geh, ja Herr, du bleibst bei mir für alle Zeit.